يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، باب ما يقرأ او يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإنها لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. بارك الله فيكم. صلاة الجنازة الأصل فيها التكبير. طبعا اختلف أهل العلم في قضية صلاة الجنازة، عفوا، هل تحتاج وضوء ولا ما تحتاج وضوء؟ كيف يقول؟ والصحيح أنها تحتاج إلى وضوء، لأنهم قالوا باعتبار أنه ما فيها سجود وركوع فليست صلاة، إنما هي بمثابة الدعاء، ولكن هي صلاة ويتوضأ لها، ولكن كيفيتها تختلف عن الصلاة العادية، مثل صلاة الخوف أو صلاة الكسوف تختلف عن الصلاة العادية، أو صلاة العيد تختلف عن الصلاة العادية، ولكن اسمها صلاة، فيحتاج فيها الوضوء، ولكن ما فيها سجود ولا ركوع، وهي 4 تكبيرات فأكثر. فأكثر، لو عمل 5 تكبيرات لا بأس، لو عمل 7 لا بأس، لو عمل 10، النبي صلى الله عليه وسلم كبر على قتلى أحد، كبر عليهم 70 صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا التكبيرة الأولى يقرأ، بارك الله فيكم، بلا دعاء الاستفتاح يقرأ الفاتحة، وإذا قرأ شيء من القرآن لا بأس، ما في شيء يمنع. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بارك الله فيكم يكبر 3 ويدعو بالأدعية المختارة. اغسله بالماء والثلج والبرد، أي طهره من الذنوب، كما يطهر الماء والثلج والبرد لما ينزل على الإنسان أو على الأرض إلى غير ذلك، الدنس والوسخ، وذكر الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض يبين فيه الوسخ، مو مثل الثوب العادي. وأما الحديث فواضح. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشعري عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء. الحي والميت يشمل الحي الحاضر والميت القديم والصغير والكبير. اللهم نحييته منا فأحيي على الإسلام، أي الاستسلام لله بالظاهر والعمل عمل الطاعة. وأما الذي تتوفاه فعلى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعده، لا نكون من المفتونين، حتى الإنسان يأخذ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، الأجر. وأما قوله أخلصوا له بالدعاء، أي أن تدعو بحضور قلب وإلحاح، يعني تعني ما تقول لأنه أخوك الميت. وعنه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء، شفعاء له فاغفر له. الحديث ضعيف وهو عند أبي داود. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقهه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة ابنة له، على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الحاكم، وهو عند ابن ماجه كذلك، وهو صحيح، الله تعالى على وعلم. إذا بارك الله فيكم، التكبيرة بعد التكبيرة الأولى، بعد الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية. لاحظ الإمام النووي هنا ذكر، ما قال اللهم صل على سيدنا، إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا يقال في الصلاة، ولا يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فانتبه لهذا. بعد الثالثة يدعو للميت كما ذكرنا، مثل هذه الأدعية: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، وكذا. والرابعة يدعو كما يحب، وذكرنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا بالنسبة للجنازة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Das geht darum, in diesem Kapitel heute, was wir nehmen, 157, und zwar bei euch ja auch. Das geht, Barakallahu fikum, was man liest im Janaza-Gebet. Das wird im Totengebet, was man sagt, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair. Und zwar, das Gebet enthält 4 Takbirat. Das sind 4-mal sagen, Allahu Akbar. Das heißt, dieses Gebet, Barakallahu fikum, hat kein Sujud, kein Ruku, es gibt kein Verbeugen, es gibt keine Niederwerfung, sondern es geht nur um Takbir, Allahu Akbar. Und danach gibt es bestimmte Gebete, was man sagt. Und hier muss man aufpassen. Manche Gelehrten haben gesagt, für Totengebet braucht man kein Wudu, weil die dann gesagt haben, das wäre nur Dua, Bittgebet. Die anderen sagen, doch, man muss Wudu haben. Und eigentlich diejenigen, die sagen, man muss Wudu haben, haben recht. Weil das Gebet ist und für jedes Gebet brauchst du Wudu. Weil das ist nicht das reine Gebet ist, sondern das ist Gebet, das fängt an mit Allahu Akbar und das endet mit Salamu Alaikum. Und das ist Gebet. Und deshalb, Barakallahu fikum, soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. Das Gebet enthält 4 Takbirat. Nach der ersten Takbira, nach dem ersten Takbir, liest man Al-Fatiha. Nach dem zweiten der zweiten Takbira bittet man das Heil und Segen für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem man spricht: Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad und so weiter. Und passt auf, der hat gesagt: Allahumma salli ala Muhammad. Der hat nicht gesagt: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Und das ist Imam an-Nawawi. Und seine Aussage ist sozusagen maßgebend für die schafi'itische Fiqh, sage ich jetzt, Madhhab. Allahumma salli ala Muhammad. Und der sagte, und besser ist, dass man sagt auch: wa salli ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim und so weiter. Dann barakallahu fikum. Man sollte nicht beten, wie es heute oft getan wird, indem man sich auf Ayah 56 der Sura 33 liest. Es gibt in Allahu wa laikatu yusalluna ala nabi. Es gibt sowas nicht, barakallahu fi. Drittens, man macht Bittgebet für den Verstorbenen. Bittgebet für den Verstorbenen. Es gibt Bittgebete, die danach kommen, wie die Namen. Und viertens, barakallahu fikum, man macht Bittgebet für sich selber, und da kann man auch länger machen, weil einige Leute, die machen überhaupt nicht. Ihr merkt auch, wenn die Saudis das machen in Haram und so, die bei der vierten Takbira, die sagen sofort Salam alaikum. Eigentlich, das ist nicht das Sunnah. Sunnah ist, du kannst Bittgebet hier machen. Es gibt dafür eine Überlieferung von Abdullah bin Abi Aufa, und das kommt bi idhni ta'ala nachher. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das vierte, dann macht man mit Gebet für sich selbst, wie zum Beispiel: Allahumma la taftinna ba'da, la tahrimna ajra, wa la taftinna ba'da, wa aghfir lana wa la. Also, oh Allah, gib uns den Lohn für dieses Gebet oder für dieses Gebet, und lass uns nicht versucht werden nach ihm, und verzeih uns und ihm. Und es ist besser, dass man das Bittgebet länger macht nach der vierten Takbir, wie die Überlieferung von Ibn Abi Aufa. Die Bittgebete, die man macht, die sind verschiedene. Aber hier hat der Autor, rahimahullah ta'ala, einige davon genommen. Und zwar Abu Abdurrahman Auf ibn Malik berichtete: Der Gesandte Allah verrichtete ein Totengebet, von dessen Bittgebet ich Folgendes im Gedächtnis festhalte. Er erinnert sich an dieses Bittgebet: O Allah, verzeihe dem Toten und habe Erbarmen mit ihm. Gewähre ihm Frieden und Vergebung, eine ehrenvolle Wohnstätte und einen breiten Eingang, und führe seine reinende Waschung mit Wasser, Schnee und Eis durch, so dass er von all seinen Sünden befreit wird. Wie du das weiße Gewand vom Schmutz gereinigt hast, gewähre ihm eine bessere Wohnstätte als seine irdische, eine bessere Familie als seine bisherige, eine bessere Gattin als seine auf Erden, und führe ihn ins Paradies und beschütze ihn vor den Qualen des Grabes und des hohlen Feuers. Ich wünschte sogar, ich wäre jener Tote. Weil der Prophet so viel Bittgebet gemacht hat. Übrigens, besser ist, du sagst das auf Arabisch. Wenn du nicht kannst, dann in deiner Sprache. Es ist kein Problem hier, weil das Bittgebet ist allgemein. Aber mindestens lernst du ein paar Wörter hier. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jeder von uns kann das sagen. Aber wenn du das auch in deiner Sprache machst, kein Problem. Aber besser, barakallahu fikum. Das Hadith bei Muslim. Auch barakallahu fikum Abu Huraira, Abu Qatada, Abu Ibrahim al-Ashhali von seinem Vater, der Sahabi war. Sie erzählten, dass der Prophet sallallahu ein Totengebet leitete und Folgendes gesagt hat: O Allah, vergib unseren Lebenden und Toten, unseren Jungen und Alten, unseren Männern und Frauen, den Anwesenden von uns und den Abwesenden. O Allah, wen von uns du am Leben lässt, den lasse als guten Muslim leben. Und wenn von uns du dahin scheiden lässt, dann lasse als Gläubigen hinscheiden. O Allah, versage uns nicht seinen Lohn und suche uns nicht nach ihm, das wird nach seinem Tod, heim. Das ist Barakallahu fikum auch eine Überlieferung des bei Tirmidhi und Hakim sagte Sahih. Abu Huraira auch berichtete, ich hörte den Gesandten Allah s.a.w. sagen, wenn ihr das Totengebet verrichtet, so soll euer Bittgebet für den Toten aufrichtig sein. Sollte man richtig, Barakallahu fikum, für den Toten Bittgebet machen. Abu Huraira berichtete auch, dass der Prophet s.a.w. hat in seinem Totengebet gesagt, oh Allah, du bist der Herr dieses Toten. Ihn hast du geschaffen, zum Islam geleitet, seine Seele zu dir genommen. Und du weißt am besten, was er verbarg und was er kundtat. Dennoch sind wir hier bei dir als Fürsprecher für ihn. Wir bitten dich, ihm zu vergeben. Die Überlieferung Barakallahu fikum ist schwach. Das bei Abu Dawud ist schwach. Aber allgemein kann man dieses Bittgebet machen. Es gibt überhaupt kein Problem. Wathila ibn al-Asqa' radiallahu anhu auch berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam leitete ein Totengebet. Da hörte ich ihn bitten, O Allah, dein Diener so und so, Sohn des so und so, ist unter deiner Abhut und im Schutz deiner beschützenden Nachbarschaft. So bitte ich dich, ihn vor des Grabes Heimsuchung und der Höllengewalt zu bewahren. Denn du bist es, denn die Erfüllung und die Lobpreisung gehört. O Allah, vergib ihm und habe mit ihm Erbarmen. Denn du bist der Vergebungsreiche, der Barmherzige. Abdullah ibn Abi Aufa berichtete, dass er das Totengebet für eine Tochter von ihm verrichtete, indem er die vier Takbirat sprach. Nach der vierten Takbira sprach er lange Bittgebete für sie, so lang wie die Zeit zwischen zwei Takbirat sonst beträgt. Danach vermerkte er, so pflegte der Gesandte Allahs es zu tun. In einer anderen Version hieß es, nachdem er vier Takbirat sprach, schwieg er lange, so dass ich dachte, er würde eine fünfte Takbira sprechen. Doch er beendete das Gebet mit zwei Teslim, nach der rechten und nach der linken Seite. Als er wegging, fragten wir ihn, was hast du getan? Er sagte, ich würde nichts mehr tun, als was ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam tun sah. Oder so tat es auch der Gesandte Allahs, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Al-Hakim hat das auch als Sahih eingestuft. Barakallahu fikum, das sind bestimmte Bittgebete, die man sagen kann. Es gibt auch andere, wenn du nicht weißt, dann sagst du zum Beispiel, sagst du Bittgebet, wie du willst. O Allah, verzeih ihm, O Allah, vergib ihm, O Allah, gib ihm das Paradies, O Allah, lass ihn ins Paradies kommen, nicht in die Hölle. Das ist überhaupt kein Problem in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, sagt Allah. Hauptsächlich, dass man Ikhlas hat im Bittgebet. Das bedeutet, dass man viel Bittgebet macht und dabei Ikhlas hat. Das heißt, wenn du sagst, oh Allah, verzeih ihm, dann meinst du das. Das ist von deinem Herzen. Nicht, dass man sagt, ja, verzeih ihm, vergib ihm, da weiß man nicht, was man sagt. Nein, dein Herz soll dabei sein. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويقول الله سبحانه وتعالى فرمين فرمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك